Ich lebe in Zeitlupe und alles um mich herum bewegt sich wahnsinnig schnell, während ich zu dem Punkt zurück will, wo alles noch normal war. Und gleichzeitig fühle ich den Druck, weil alle um mich herumschwirren und darauf warten.